Hill, Devil Hill. The sand dunes are still, it ends as it begins. December 1903, a buzzard on the breeze, the coin will see who wins. I said it's heads or tails, bicycles for sale. It's time to go. Now it seems so long ago. Now it seems so long ago. It was 3 days later, in a web of wires, or so it seemed. Up on Kilbevel Hill, the sand dunes are still. Picture the scene. I watched their plans unfold in the morning cold. The world will know. Now it seems so long ago. Now it seems so long ago. If that's you over there, you can laugh, you can stare. Well, I don't care. City with my ear down to the ground, trying to find something I lost or know it by the sound. You are underneath the bridge and all the cars are driving by, and I say, stranger, won't you let me come and sit with you a while? 'Cause my tiredness is luminous, it trails me like smoke. But here beneath this road I think I've found the antidote. In those dancers in formation, in those people singing songs, in the woman slicing papaya outside Louis Vuitton. You say, I know that we are stars, 'cause the moon follows me home. I know that we are stars, 'cause the sun is yellow. Lehrergewerkschaft ruft zu Protestaktionen gegen volle Klassenstärke an Bremer Grundschulen auf. Handelsverband Nordwest setzt auf Bremer Lockerungsideen für Einzelhandel. Bürgerschaft will regionalen Käufer für Lloydwerft. Das Wetter auch am Abend meist freundlich, noch bis 15 Grad. In der Diskussion über die Rückkehr der Bremer Grundschulen zur vollen Klassenstärke haben die Schulleiter eindeutig Position bezogen. Sie lehnen das Vorhaben von Bildungssenatorin Bogedan ab und fordern vorerst weiter Unterricht in Halbgruppen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ruft für übermorgen bereits zu einer digitalen Protestaktion dagegen auf, dass kommenden Montag in der Stadt Bremen wieder alle Grundschulkinder in die Klassen kommen sollen. Aus der Regionalredaktion Buten und Binnen, Heike Zeigler. Zu früh, sagen viele Schulleiter und Lehrkräfte. Der Inzidenzwert sei noch zu hoch und der Anteil der ansteckenderen Mutationen wachse. Die Schulleitervereinigung und die GEW wollen, dass die Schüler sich wie bisher in Halbgruppen abwechseln. In Bremerhaven sei dies schließlich auch möglich. Die Schulleiter fordern außerdem verbindliche Schnelltests für alle, bevor sich die Schulen wieder voll öffnen. Beide Forderungen stehen in einem offenen Brief an Bildungssenatorin Bogedan. Der Handelsverband Nordwest zeigt sich vorsichtig optimistisch. Anlass sind die Überlegungen des Bremer Senats, den Lockdown für den Einzelhandel zum ersten Mal seit November zu lockern. Vor allem die Idee, dass Geschäfte Termine vergeben könnten, stößt auf großen Zuspruch. Aus der Regionalredaktion Buten und Binnen, Christian Schwalb. Im Einzelhandel wären dann in kleineren Geschäften maximal eine Verkaufskraft und ein Kunde gleichzeitig. In Warenhäusern könnten es abhängig von den Verkaufsflächen mehr sein, die sich dann aber verteilen. Der Besuch mit Termin ist einer von mehreren Vorschlägen, die Einzelhandelsverbände der Bremer Landesregierung schon vor der letzten Ministerpräsidentenkonferenz unterbreitet hatten. Dieser Schritt hätte längst umgesetzt werden können, sagt Jan König vom Handelsverband Nordwest dazu. Die Betriebe würden für solche Kundenbesuche ihre Hygienekonzepte entsprechend verschärfen, bis sich die Pandemielage verbessere. Der Bremer Senat will sich in einer der kommenden Sitzungen mit dem Thema befassen. Das Konzept der Terminvergabe ist auch von Handelsverbänden in anderen Bundesländern ins Spiel gebracht worden. Unterdessen hat Gesundheitsminister Spahn mehr Freiheiten durch mehr Schnell- und Selbsttests in Aussicht gestellt. Beide Testverfahren helfen demnach Schritt für Schritt, so der CDU-Politiker in der Fragestunde des Bundestags. Und weiter, perspektivisch könnten die Tests auch wieder Besuche von Kulturveranstaltungen möglich machen. Aus Berlin, Volker Schaffranke. Um nicht wieder in die Verlegenheit zu kommen, Ausgabedaten nicht einhalten zu können, stellte der Gesundheitsminister gleich zu Beginn klar, die heute zugelassenen Corona-Selbsttests für den Eigenbedarf würden nicht sofort überall verfügbar sein. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir eben jetzt Tag um Tag, Woche um Woche, weil das ja Produkte sind, die anders als Impfstoffe auch leichter skalierbar sind, deutlich mehr Tests verfügbar haben werden. Noch ist nicht abschließend geklärt, ob die Kosten der Corona-Selbsttests für daheim vom Bund komplett übernommen oder nur bezuschusst werden. Zunächst will Spahn abwarten, wie hoch der Marktpreis sein wird. Niedersachsens Innenminister Pistorius ist zufrieden mit dem Urteil gegen den Hassprediger Abu Wala. Das Oberlandesgericht Celle habe damit ein richtungsweisendes und wichtiges Urteil im Kampf gegen die dschihadistische Ideologie gesprochen, so der SPD-Politiker. Der 37-jährige Iraker muss 10,5 Jahre ins Gefängnis, weil er junge Menschen vor allem in Niedersachsen und im Ruhrgebiet radikalisiert und in IS-Kampfgebiete geschickt hatte. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass Abu Wala sozusagen der Deutschlandchef der Terrororganisation Islamischer Staat war. Hat die Bremerhavener Lloydwerft eine Zukunft? Ja, davon zeigen sich die Fraktionen der bremischen Bürgerschaft überzeugt. Ideal wäre ein Verkauf innerhalb der Region, so Wirtschaftssenatorin Vogt in einer Aktuellen Stunde und meint damit einen Käufer, der den Standort erhält und Arbeitsplätze sichert. Aus der Regionalredaktion Buten und Binnen, Katharina Spätmann. Sie freue sich über das Interesse der Bremerhavener Rönnergruppe an der Lloydwerft. Der Verkauf sei unter anderem wichtig, damit sich die Lloydwerft an der Ausschreibung für das Forschungsschiff Polarstern 2 beteiligen könne. Ihre Hoffnung auf Bundeshilfe aus dem Stabilisierungsfonds ist eher begrenzt. Denn Zahlungen aus diesem Fonds würden die Unternehmen nicht verpflichten, Arbeitsplätze zu retten. Ähnlich äußerte sich der Bremerhavener FDP-Abgeordnete Hilz. Man müsse aufpassen, dass die Steuergelder nicht in die Genting Group fließen, sondern nach Bremerhaven. CDU, SPD und Grüne forderten dennoch Hilfe vom Bund. Auch die CDU will einen Käufer aus der Region. Falls nötig, würde die CDU eine Landesbürgschaft unterstützen, sagte der Bremerhavener Abgeordnete Raschen. Der insolvente Personaldienstleister der Hafenunternehmen in Bremerhaven und Bremen ist offenbar gerettet. Die Verhandlungen über ein Sanierungskonzept für den Gesamthafenbetriebsverein GHB seien so gut wie abgeschlossen, so die Gewerkschaft Verdi nach einem Bericht der Nordsee-Zeitung. Demnach wurde ein Haustarif vereinbart, der GHB-Standort in der Stadt Bremen werde aber geschlossen. Und das waren Bremen 2 Nachrichten mit Carsten Putz. Bremen 2. Das Wetter. Das sind die aktuellen Temperaturen. Wir haben im Moment in Bremen 18 Grad, Bremerhaven 13, Rothenburg 18 und in Wilhelmshaven sind 15 Grad. Es bleibt schön, kann man einfach nicht anders sagen. Trocken, heute Abend auch noch Temperaturen von 12 bis 13 Grad und in der Nacht auch wieder trockenes Wetter. Es gibt dann ein paar Wolken, aber kein Regen. Die Temperatur geht auf 9 bis 7 Grad runter. Morgen auch wieder schön, aber ab Mittag ein paar Wolken, vereinzelt Regen, man weiß nicht genau wo. Temperatur dann in Anführungszeichen nur noch 14 bis 17 Grad. Und am Freitag zunächst wolkig, dann wieder auflockernd. Es gibt auch Sonne, aber etwas kühler bei 8 bis 11 Grad. Verkehr. 16.06 Uhr, keine Meldungen. Gute Fahrt. Bremen 2 mit Jörn Albrecht. Wunderschönen guten Tag wünsche ich. To do, so we just lay around in someone's house. Someday I'll have it all again, just like way back when. Back then we'd sleep into the afternoon, then we'd just get up and go outside. Open a window, let the breeze blow in, forget everything. Yeah, those will be the days that I'll be missing. When I'm old and when I'm gray and when I stop working, I hope that I can say when all my days are done, we were just having fun. Ooh. Will we go drinking in the afternoon? And fall asleep. Oh, will I ever see that girl again? The girl from way back when. Yeah, we used to share a cigarette and troll together everything we had. And then go driving in my parents' car. We never strayed too far. Komische Zeiten im Moment und wenn dann so Nachrichten kommen, wie zum Beispiel auch hier bei uns in der Redaktion, aber nicht erst seit heute, sondern eigentlich schon seit geraumer Zeit, dass Musiker ihre Platten neu aufnehmen, also ihre Alben neu aufnehmen. Taylor Swift zum Beispiel nimmt jetzt 5 ihrer alten Alben neu auf. Dann denken wir natürlich sofort angestachelt von den Umständen und so Corona. Das liegt bestimmt wieder an der Pandemie. Warum machen die Leute sonst irgend sowas, so komische Sachen? Aber es muss gar nicht mal unbedingt etwas mit Corona zu tun haben.

King's Parade und Silhouette. Bremen 2 hier um 16.18 Uhr. Ich habe schon angekündigt, wir wollen über Musiker sprechen, über komische Musiker, die ihre Alben neu veröffentlichen. Und zwar Taylor Swift, habe ich ja schon gesagt, sie hat jetzt angekündigt, 5 ihrer neuen Alben neu aufzunehmen. Und damit ist sie in bester Gesellschaft. Marius Müller-Westernhagen hat es getan. Vor kurzem auch die deutsche Singer-Songwriterin Katja Werker. Ein altes Album nochmal neu aufnehmen, also ein Remake schaffen eines bereits existierenden Werkes. Und wir haben jetzt erstmal gedacht, also ich zumindest, ich will nicht sagen, ob alle so denken, aber es muss Corona sein. Es ist irgendwas im Busch. Jetzt nehmen sie alle ihre Songs neu auf. Man weiß nicht wofür, als Freizeitbeschäftigung oder so. Weiß nicht. Ist es, glaube ich, nicht oder daran liegt es nicht, Arne Schumacher, Kollege aus der Musikredaktion? Nee, definitiv nicht. Nicht. Aber hörst du mich jetzt? Ja, hören wir also uns nicht. Genau. Mhm. Ja, liegt definitiv nicht daran. Aber Taylor Swift? Allemal nicht im Falle von Taylor Swift, obwohl das zeitlich gut zusammenpassen würde. Ja. Bei ihr ist es ganz klar, da kollidieren Businessinteressen und sozusagen ein neu gewonnenes künstlerisches Selbstverständnis. Sie hat ja schon mit 16 ihr erstes Album rausgebracht. Da war sie gebunden an das Musikunternehmen Big Machine, so nannten die sich, und war damit auch Objekt von so einer ausgefuchsten Kommerzstrategie. 6 Alben sind entstanden. Und 2017 hat sie sich dann von Big Machine getrennt und das ging da überhaupt gar nicht gut runter. Deswegen war die Konsequenz bei denen, die haben einfach die Rechte an diesen Alben, an den alten Alben, an den ersten 6 Alben, einfach an Meistbietende verschachert für 300 Millionen an eine Investmentfirma. Und Taylor Swift will jetzt die Kontrolle quasi über ihre Alben, ihr Material gewinnen. Diese Alben selber kriegt sie nicht, also nimmt sie die ganzen nochmal neu auf. 5 von 6 Alben will sie neu aufnehmen, Re-Recordings. Beim 6. war schon Vertragsanteil, dass das nicht gemacht werden darf. Der erste Fall, der wird jetzt im April soweit sein. Da kommt Fearless, das zweite Album von 2008, raus. In einer neuen Version, alles neu eingespielt. Erweitert dann noch um zusätzliche Songs aus der damaligen Zeit auf 26 Tracks insgesamt. Also definitiv ein Mehrwert für eingefleischte Fans. Also ein Akt von Selbstermächtigung, muss man in dem Falle wirklich sagen. Einer gereiften Künstlerin, die sich dann leisten kann und damit auch eine Investition in die eigene Zukunft praktiziert. Es gibt ja schon sowas, das ist nicht das erste Mal, also solche Album-Remakes, aber aus anderen Gründen. Hast du ein paar Beispiele? Ja, also Cat Stevens, Yusuf Islam, im vergangenen Herbst kam ein Remake, T4TT2 genannt das Ganze, im Neusprech. Ein Remake von T for the Tillerman, 50 Jahre nach Veröffentlichung dieses Erfolgsalbums. Eine komplette Neuaufnahme, andere Version, zum Teil komplett anders arrangiert als die Originalversion. Dahinter stecken aber keine großen Ambitionen. Das war einfach zum 50-Jährigen. Da ist man nochmal mit dem alten Produzenten ins Studio gegangen. Und es kann ja auch nicht schaden, wenn man nichts Neues auf der Pfanne hat, dann nochmal einfach ein Album mit Altem rauszubringen. Marius Müller-Westernhagen, du hast ihn erwähnt, selber Jahrgang wie Cat Stevens. Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz. Das hat er 2019 eben nochmal rausgebracht. Das Pfefferminz-Experiment hat er das Ganze genannt. Immerhin musikalisch ehrenwert. Der hat das Ganze nämlich in so eine Laidback-Amerikaner-Version übertragen, aufgenommen in einer Kirche in den USA. Und auch er hatte ja 5 Jahre lang kein neues Album mehr rausgebracht. Ja, hatte wohl keine neuen Ideen. Du hast Katja Werker genannt, Contact Myself, neues Album von ihr. Die 2.0-Version ihres erfolgreichen Albums von 2000. Sie selber hat gesagt, die Songs sind künstlerisch für sie so wertvoll, dass sie die nochmal in dieser neuen akustischen Version bringen will. Und dann Lucinda Williams zum Beispiel, die Songwriterin 2017, ihr Album Sweet Old World nochmal in einer rockigen Version aufgenommen. Oder The Shins, eine US-amerikanische Rockband, eine ganz andere Abteilung. Die hat ein Album rausgebracht, Heartworms 2017. Und 2018 kamen die gleichen Songs in einer neuen Version. Da haben sie das genannt The Worms Heart, weil sie auch einen mit der ersten Fassung nicht zufrieden waren, denn da klangen manche Songs wirklich plötzlich ganz, ganz anders. Ja. Hat nicht Elton John auch nochmal was neu aufgenommen, als Diana starb? Da hat er doch auch einen Song nochmal neu aufgenommen. Passt das da rein? Das fällt mir nicht ganz, weil da sind wir wieder natürlich dabei. Was kann man mit alten Songs noch machen? Ja. In diesem Fall ist wirklich interessant, dass man diese ganzen Alben nimmt. Ja, verstehe. Das war halt nur eine Single, klar. Es gibt aktuell noch einen weiteren Fall. in die Indie-Ikone PJ Harvey. Das wundert dich ein bisschen, hast du mir erzählt, warum? Ja, weil man ihr eigentlich so ein Business-Denken eigentlich gar nicht so zutrauen würde. Du hast es gerade gesagt, so eine Indie-Frau, total selbstbestimmt schon immer gewesen. Und jetzt kommt sie plötzlich raus, und das macht sie schon seit Mitte letzten Jahres, dass sie einige ihrer Alben quasi nochmal dupliziert mit der Demo-Version. Das heißt, es gibt jetzt schon inzwischen zu 3 Alben, in Kürze kommt das 4. Demo-Album raus, zu 3 Alben ihrer erfolgreichsten Zeit gibt es Alben mit den Songs aus diesen Alben in der ursprünglichen Demo-Version. Das Ganze sehr karg, rau, manchmal rudimentär. Das hat natürlich auch einen Reiz, das Ganze. Riecht aber so ein kleines bisschen auch nach Businessmacherei in schwierigen Zeiten. Sei ihr gegönnt, definitiv. Mhm. Also man kann wirklich sagen, es gibt verschiedene Ansätze, künstlerischen Ansatz, dass man wirklich Altes nochmal neu lesen, interpretieren will. Ein Business-Ansatz, Songs wieder in den eigenen Besitz bringen. Das haben einige Künstler, Künstlerinnen über die Jahre gemacht. Ja. Oder eben auch die Art von Aktualisierung, hinter der dann tatsächlich steckt, dass man einfach nichts Neues mehr hat und dann nimmt man halt das Alte und verpackt es nochmal neu. Und die alten Fans kaufen es dann wahrscheinlich trotzdem. Das reicht dann auch vielleicht ein bisschen zur Aufstockung der Rente. Man ist ja dann auch neugierig, völlig klar. Genau. Anne Schumacher in der Popkolumne heute zur Frage, warum Musikerinnen und Musiker Remakes aufnehmen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ich danke dir sehr. Schönen Nachmittag. Studio, danke. Ich habe hier ein Remake einer A1-Meldung. Die gab es auch schon so mal, aber ich lese sie mal ganz anders bei vor. Bei dir klingen die immer ganz frisch, ganz nochmal neu. Nochmal ganz neu. Das gab es aber genau in dem Wortlaut schon, ich glaube, am 25.06.2018. Bremen 2, dringende Verkehrsmeldung. Vorsicht bitte auf der A1 Richtung Osnabrück zwischen Bremen-Asten und Brinkum. Gegenstände auf der Fahrbahn. Bitte Vorsicht. She opens up the door to her closet and lets her hand run to the deep end of the rail. It stops at the velvety touch of an old dress and the memory of the sea she used to sail. Maybe it's time for a night out. She throws the dress on over her shoulders. Yeah, the old sipper coughs its way up along her spine. She pats a rosemary red on the apples of her cheeks, and the mirror sends her back a stranger's smile. Maybe it's time for a night. Of the staircase, the thought of word of wits cuts like a knife, and then she hurls herself forwards towards the front door. You would think she was running for her life. Baby, it's time. She freezes with her hand on the head. The voice awakes behind her on the couch. She takes a step back into the doorway, and in the light of the TV, she lets him look her up and down. You poor girl, to think that anyone is gonna look your way. Schon wieder? Bremen 2 dringende Verkehrsmeldung. Vorsicht auf der A281 jetzt. Airport Stadt Richtung Neustädter Hafen. Zwischen Bremen Airport Stadt und Bremen Neustadt steht ein defektes Fahrzeug. Under the surface, you don't know what you'll find. Until it's your time. No second chances, but all we can do is try. I made up my mind. I can't see you, but I hear your call. Baby, hold on now. We're going home. If we make it or we don't, we won't be alone. When I see your light shine, I know I'm home. If you're waiting all your life, you won't ever go. When I see your light shine, I know I'm home. When I see your light shine, I know I'm home. When I see your light shine. Some things are simple and hard to ignore, they say. Is like that. We're getting colder, so far from the shore, I say. The world is like that. I can't see you, but I hear your call. Baby, hold on now. We're going home. If we make it or we don't, we won't be alone. When I see your light shine, I know I'm home. If you're waiting all your life, you won't ever go. When I see your light shine, I know I'm home. When I see your light shine, I know I'm home. When I see your light shine. Das Wetter. Ja, es bleibt schön, schön, schön. Heute Abend erstmal schön und trocken wird es auch bleiben. Die Temperatur heute Abend noch 12 bis 13 Grad. In der Nacht gering bewölkt oder klar, es bleibt trocken. Temperatur geht auf 9 bis 7 Grad zurück. Morgen zunächst noch schön, heiter und vom Mittag an dann gibt es dichtere Wolken, später auch vereinzelt ein bisschen Regen. Wo genau, wer weiß es schon. 14 bis 17 Grad und am Freitag zunächst wolkig. Dann gibt es Auflockerung und immer mehr Sonne. Meist trocken, aber etwas kühler. Bei 8 bis 11 Grad. Wie gesagt, das dann am Freitag. Verkehr. 16.31 Uhr. Vorsicht bitte auf der A31, leer Richtung Emden. Jetzt zwischen Nermoor und Riepe liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Vorsicht bitte auf der A281, Airport Stadt Richtung Neustädter Hafen. Zwischen Bremen Airport Stadt und Bremen Neustadt steht ein defektes Fahrzeug. Ansonsten gute Fahrt allerseits. Bremen 2 mit Jörn Albrecht. Schönen guten Tag, der Bundesgesundheitsminister Spahn wurde heute, wie man so landläufig sagt, gegrillt. Im Bundestag musste er Rede und Antwort stehen über seine Corona-Politik. Ihm wird vorgeworfen, nicht alles ordentlich gemacht zu haben. Wie er sich geschlagen hat, gleich auf Bremen 2. Wind is miles between us. Stop running, let's keep this love alive. Are coming to show themselves tonight. Sorrow will find me wherever I go. The praise and all the odds buried below. Don't leave me the ashes of what could have been our life. Never gonna make it, never gonna make it alone. Love is not the enemy, never Nicholas war das und High Tree. 16 Uhr und 36. Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister von der CDU, muss einiges aushalten. Im Moment, er wurde jetzt jüngst von der SPD als Ankündigungsminister bezeichnet. SPD ist immerhin Koalitionspartner und es wurde darauf angespielt, dass Jens Spahn versprochen hatte, dass es Schnelltests für alle geben sollte ab 1. März umsonst und eben auch frei verfügbar, was er aber verschieben musste, weil es jetzt am 3. März zunächst mal wieder eine Sitzung gibt mit der Bundeskanzlerin und vorher kann man gar nichts sagen. Also, er macht einiges durch und viele machen mit ihm auch was durch. Der Gesundheitsminister, der ja besondere Befugnisse hat zur Bekämpfung der Pandemie, war heute im Bundestag und wurde dort von den Abgeordneten befragt. Angela Tesch hat das alles beobachtet. Corona-Schnelltests, die jeder selbst machen kann, musste Jens Spahn heute nicht mehr versprechen. Am Vormittag war bekannt geworden, dass die ersten drei dieser Tests für Deutschland zugelassen wurden. Doch der Gesundheitsminister ist vorsichtig geworden. Dass natürlich nicht gleich nach den Zulassungen der ersten drei Tests jetzt sie überall ab heute Nachmittag gleich verfügbar sind. Weitere Zulassungen sollen folgen, verspricht Spahn und gibt sich gewohnt zuversichtlich. Dass wir eben jetzt Tag um Tag, Woche um Woche, weil das ja Produkte sind, die anders als Impfstoffe auch leichter skalierbar sind, deutlich mehr Tests verfügbar haben werden. Die Abgeordneten wollen es genauer wissen, wie der Grüne Janosch Stahmen. Beabsichtigen Sie, wie unser Nachbarland Österreich beispielsweise, derartige Schnelltests zur Selbstanwendung der Bevölkerung kostenlos oder kostengünstig in ausreichender Zahl zur Verfügung zu stellen? Spahn weicht aus, verliert sich in Erklärungen, warum diese Tests viel länger als in Österreich geprüft und erst dann zugelassen wurden. Auch auf Nachfrage nach dem Preis bleibt der Minister vage. Die Frage, ob und in welchem Umfang tatsächlich Tests bezuschusst werden, finanziert werden, in welchen Bereichen und ob für jedermann, hängt aus meiner Sicht sehr, sehr stark ab von den tatsächlichen Marktpreisen, die sich ergeben. Kostenlos ist nichts, einer zahlt immer. An anderer Stelle verweist er auf die auch finanzielle Zuständigkeit der Länder. Ich sehe übrigens die Übernahme von Kosten bei Kitas und Schulen eher bei den Bundesländern. Von einem symbolischen Beitrag in Höhe von 1 Euro für den Schnelltest zu Hause, wie vor einer Woche angekündigt, spricht der Minister nicht mehr. Er verweist auf Bedenken aus den Reihen der Haushälter im Bundestag, die Kosten für Antigen-Schnelltests nicht zu hoch anzusetzen. Doch das bezieht sich auf Schnelltests in Apotheken und Arztpraxen, die mit 18 Euro vergütet werden sollen. Auch zur Impfkampagne gibt es viele kritische Nachfragen, auch vom Koalitionspartner, SPD-Fraktionsvize Bärbel Baas. Unbedingt hätte ich noch eine Nachfrage. Also wann wollen Sie die niedergelassenen Ärzte mit einbeziehen? Einige Länder würden das schon tun, in Mecklenburg-Vorpommern oder in Hamburg, um zum Beispiel Krebspatienten zu impfen. Die Impfverordnung, sagt Spahn, werde zusammen mit den Ländern geändert. In die Hausarztpraxen insgesamt regelhaft können wir sinnvoll erst tun, wenn wir 3 bis 5 Millionen Impfdosen pro Woche haben, weil es nur dann von den Kapazitäten her Sinn macht. Unzufrieden ist die Fraktion Die Linke mit der schleppenden Impfproduktion. Sie fordert seit langem, den Patentschutz aufzuheben. Spahn bleibt dabei. Die Impfstoffentwickler wie BioNTech oder CureVac hätten weltweit Kooperationen mit großen Pharmaunternehmen geschlossen. Die Bundesregierung habe Produktionszuschüsse gewährt. Ich bin nur weiterhin der festen Überzeugung, dass ein Technologietransfer durch Kooperation am Ende immer erfolgreicher ist als ein Technologietransfer durch Zwang. Ob man noch ewig Masken tragen müsse, auch bei niedrigen Inzidenzen, will der AfD-Abgeordnete Kraft wissen. Spahn kontert. Ich meine, wir haben mit vielen Viren leben gelernt, durch Impfen. Übrigens, wenn Sie etwas mehr fürs Impfen wären, hätten wir schon ein Problem weniger an bestimmten Stellen. Und hat zumindest an dieser Stelle den Applaus der anderen Fraktionen. Jens Spahn wurde heute vom Bundestag befragt. Er musste Rede und Antwort stehen für seine Corona-Politik. Angela Tesch hat die Befragung zusammengefasst. Bremen 2. Und die gibt's nicht mehr hier. Spektakulär aufgelöst. Daft Punk aus Paris. Und wir haben ja zum Glück noch einen Song von denen. Das war zufällig der erfolgreichste mit Pharrell Williams. Like the legend of the Phoenix. With beginnings, what keeps the planet spinning? The force from the beginning. Lucky. We're up all night to

Bremen 2 hier um 16.47 Uhr. Im Moment scheint zwar die Sonne, das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieses Land in einer tiefen Krise steckt. Viele Menschen haben jetzt schon ihre Existenzgrundlagen verloren oder wissen, dass sie sie bald verlieren könnten. Ganze Branchen liegen brach, Familien sind überlastet, Frauen leiden ganz besonders, weil summa summarum mehr an ihnen hängen bleibt. Pädagogen sprechen von einer Corona-Schülergeneration, die große Schwierigkeiten haben könnte in Zukunft. Und ich bin verbunden mit Professor Gerd G. Wagner vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, ist Ökonom und Soziologe und er erforscht seit Jahrzehnten darüber, was für Deutsche unter Lebenszufriedenheit zu verstehen ist. Guten Tag, Herr Professor Wagner. Ja, guten Tag. Wie ist es, unabhängig von Ihrer jahrzehntelangen Forschung, wer ist eigentlich in dieser Situation, welche Gruppe zufrieden, das ist gar keine zynische Frage, wem ist es im Moment möglich, eine Lebenszufriedenheit zu halten? Naja, im Durchschnitt gilt das für fast alle. Die gemessene Lebenszufriedenheit ist jetzt während der Pandemie etwas zurückgegangen. Das ist aber viel, viel weniger als Beispiel der Abfall der Lebenszufriedenheit, wenn jemand arbeitslos wird. Dann sinkt die Lebenszufriedenheit wirklich drastisch. Ja. Jetzt für die Bevölkerung insgesamt ist das durchaus ein messbarer Effekt, aber bislang noch kein dramatischer. Sie sagten, man muss sich dann allerdings eben verschiedene Gruppen genauer anschauen. Sie sagten gemessene Lebenszufriedenheit. Wie messen Sie denn? Indem wir die Leute einfach fragen, wie zufrieden sind sie alles in allem mit ihrem Leben, und sie können dann antworten auf eine sogenannte Elfer-Skala, die geht von 0, ganz und gar unzufrieden, bis 10 ganz und gar zufrieden. Das ist erstaunlich, wie gut die Ergebnisse da sind, wie plausibel das ist. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass die Leute, wenn sie diese Frage gestellt bekommen, eben im Moment in sich gehen und ihr Leben bewerten. Ja. Wir fragen auch nicht nach Glück, sondern nach Zufriedenheit. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Nämlich? Obwohl in der Öffentlichkeit gerne von Glücksforschung geredet wird, wenn eigentlich Zufriedenheitsforschung gemeint ist. Glück ist etwas Momentanes und das kann sehr, sehr schnell vergehen. Mhm. Zufriedenheit ist viel stärker davon abhängig, wie das Leben insgesamt sich entwickelt hat, was man an das Leben noch an Erwartungen hat. Und das macht eben zufrieden oder unzufrieden, während das Glück hängt zum Beispiel davon ab, ob gerade die Sonne scheint oder nicht. Sie sagen, wenn Sie mich jetzt, ich bin jetzt allerdings auf dem Weg zum Tempelhofer Feld, also dem ehemaligen Flughafen in Berlin. Und wenn jetzt noch ein bisschen die Sonne scheint, dann wird das meine Zufriedenheit auch minimal anheben. Minimal. Glück eher. Ja. Sie sagten gerade, dass Sie zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kommen, je nachdem, in welcher Gruppe Sie fragen. Welche Gruppen sind eher unzufrieden? Also am unzufriedensten, das wird niemanden überraschen, sind diejenigen, die eine schwere Krankheit haben. Und in westlichen Gesellschaften, die stark vom Arbeitsethos geprägt sind, Arbeitslose. Es gibt fast nichts, was derart unzufrieden macht wie Arbeitslosigkeit. Die, wenn sie einen Partner verlieren, dann macht das natürlich auch unzufrieden. Das geht aber dann eher schneller vorbei als die Folgen von Arbeitslosigkeit. Die meisten leiden noch Jahre später, auch wenn sie längst wieder Arbeit gefunden haben, darunter, dass sie eine Arbeitslosigkeitsepisode hatten. Das liegt natürlich am gesellschaftlichen Umfeld, aber das ist nun mal so, wie es ist bei uns. Wenn Sie sagen, die Lebenszufriedenheit ist ja unerwartet groß, auch in diesen Pandemiezeiten, ist das ein sehr stabiler Faktor, Lebenszufriedenheit in Deutschland, wenn selbst jetzt eigentlich kein großer Einbruch nach unten festzustellen ist? Also es ist schon ein Rückgang feststellbar. Das ist ja auch hoch plausibel. Aber der Mensch ist natürlich so beschaffen, dass er sich mit seinen Umständen, wenn es irgendwie geht, arrangiert. Das geht nicht in jedem Fall. Aber jetzt sieht man ja auch, dass nahezu alle von der Pandemie und den Lockdowns betroffen sind, also nicht alle gleichermaßen, aber doch im Großen und Ganzen. Und dann leiden wir unter so einer Situation viel weniger, als wenn wir betroffen sind, unsere Nachbarn aber nicht. Also der Vergleich mit dem unmittelbaren sozialen Umfeld, mit der unmittelbaren Nachbarschaft, der spielt eine sehr, sehr große Rolle. Das kann man mit den Daten, die wir erheben, auch zeigen. Wenn aber alle gleichermaßen betroffen sind, dann ist gewissermaßen das Leid nicht ganz so schwer. Professor Gerd G. Wagner ist beim Max-Planck-Institut für Bildungsforschung Ökonom und Soziologe über Lebenszufriedenheit auch in Zeiten der Pandemie. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und wünsche Ihnen einen schönen Spaziergang durch Berlin jetzt. Das werde ich machen. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Dringende Verkehrsmeldung auf Bremen 2. Vorsicht bitte auf der A7 Hamburg Richtung Hannover. Zwischen Dreieck-Hannover Nord und Großburg-Wedel befindet sich eine ungesicherte Unfallstelle. Und Vorsicht bitte auch auf der A29 Ahlhorner Heide Richtung Oldenburg. Zwischen Wadenburg und Sandkrug liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. I saw it all, and it's a long way from the dustbin of New Jersey to the top. Who would have known? Who would have known? I had a dream, but dreams had other plans for me. Thermostat where Frank Sinatra liked it. Pulled his girls in on his hats. I never knew which ones were mine. Now he's gone, and I'm alone. And I don't. Sich so zart, so wunderbar virtuos. Du kannst sie am Lagerfeuer spielen, sicher. Wenn du aber damit in die Carnegie Hall nach New York, in den Tschaikowski-Saal nach Moskau oder in den Schubert-Saal nach Wien willst, dann musst du ein Meister sein. So wie Lorenzo Michelli. Oder Meisterin, ist klar. Und immer wenn in Rothenburg Gitarrenwoche ist, eine Woche, um das Instrument zu lernen und zu hören, dann kommen solche MeisterInnen wie Lorenzo Michelli. Am 2. August 2019 war er da und wir von Bremen 2 auch. In unserer Klassikwelt in Konzert von der Rothenburger Gitarrenwoche aus der Marienkirche in Ahausen. Lorenzo Michelli, am Sonntag um 20 Uhr, hier auf Bremen 2. Es folgt ein genialer Song von Stevie Wonder. Das swingt so brasilianisch wie kaum sonst bei ihm. Wunderbar. Don't you worry about a thing. Und albern ist er auch. Sending mama, you understand that? Well, like, I don't understand how you can't, because, like, I've been to, you know, Paris, Beirut, you know, I've been to Iraq, Iran, Eurasia, you know, I speak very, very fluent Spanish. Todo está bien chévere. Bien chévere. Bien chévere. Is that right, mama? Yeah, because I got my shaking room. Everybody's got a thing, but some don't know. Reaching out in vain, just taking the things not worth having. But don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama. 'Cause I'll be standing on the side when you check it out. You say your style of life's a drag, and that you must go. Just don't you feel too bad when you get fooled by smiling faces. But don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama. 'Cause I'll be standing on the side when you check it. Zwei Verkehrsservice aktuell. Vorsicht bitte auf der B75 Bremen Richtung Delmenhorst zwischen Bremen-Neustadt und Kirchhochting-Mittelshochting. Ein liegen gebliebenes Fahrzeug, bitte Vorsicht dort. Bremen 2. Die Nachrichten. Es ist 17 Uhr. US-Studien halten auch Covid-19-Impfstoff von Johnson & Johnson für wirksam und sicher. Bildungsdeputation gibt Geld für weitere Schnelltests an Bremer Schulen frei. Handelsverband Nordwest setzt auf Bremer Lockerungsideen für den Einzelhandel. Das Wetter auch am Abend meist freundlich, noch bis 15 Grad. Kommt schon bald der nächste Covid-19-Impfstoff auf den Markt. Die Hinweise darauf verdichten sich, und zwar in den USA. Dort geht die zuständige Arzneimittelbehörde davon aus, dass der Wirkstoff von Johnson & Johnson wirksam und sicher ist. Und nicht nur das, offenbar reicht zum Schutz lediglich eine einzige Impfdosis. Aus Washington, Jule Keppel. Eine Spritze genügt. Das hat die US-Arzneimittelbehörde FDA nach einer umfangreichen Untersuchung bestätigt. Der Impfstoff verhindert schwere Krankheitsverläufe zu 85%, auch bei Infektionen mit den besonders ansteckenden Virusvarianten. Die Wirkung ist bei moderaten Corona-Fällen geringer. Davor schützt der Impfstoff zu 66%. Der Impfstoff kann leichter transportiert und gelagert werden. Er braucht keine ultrakalte Kühlung wie der Impfstoff von BioNTech. Kühlschranktemperaturen genügen. Für die Notfallzulassung in den Vereinigten Staaten ist die Empfehlung einer unabhängigen Expertenkommission entscheidend. Sie kommt am Freitag zusammen und debattiert in einer öffentlichen Anhörung über die Studienergebnisse von Johnson & Johnson. Die Bremer Bildungsdeputation hat das Geld für weitere Corona-Schnelltests in Schulen freigegeben. Stimmt auch der Haushaltsausschuss zu, können in der Stadt Bremen zusätzlich 1 Million Testkits angeschafft werden. Die Kosten liegen bei 3,7 Millionen Euro. Laut Bildungsbehörde liegen bereits 300.000 Schnelltests vor, die in Kürze verteilt werden sollen. Ziel ist, Schüler und Lehrkräfte 2-mal pro Woche zu testen. In der Diskussion über die Rückkehr der Bremer Grundschulen zur vollen Klassenstärke haben die Schulleiter eindeutig Position bezogen. Sie lehnen das Vorhaben von Bildungssenatorin Bogdan ab und fordern vorerst weiter Unterricht in Halbgruppen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ruft für übermorgen bereits zu einer digitalen Protestaktion dagegen auf, dass kommenden Montag in der Stadt Bremen wieder alle Grundschulkinder in die Klassen kommen sollen. Aus der Regionalredaktion Butten und Binnen. Heike Zeigler. Zu früh, sagen viele Schulleiter und Lehrkräfte. Der Inzidenzwert sei noch zu hoch und der Anteil der ansteckenderen Mutationen wachse. Die Schulleitervereinigung und die GEW wollen, dass die Schüler sich wie bisher in Halbgruppen abwechseln. In Bremerhaven sei dies schließlich auch möglich. Die Schulleiter fordern außerdem verbindliche Schnelltests für alle, bevor sich die Schulen wieder voll öffnen. Beide Forderungen stehen in einem offenen Brief an Bildungssenatorin Bogdan. Der Handelsverband Nordwest gibt sich vorsichtig optimistisch. Anlass sind die Überlegungen des Bremer Senats, den Lockdown für den Einzelhandel zum ersten Mal seit November zu lockern. Vor allem die Idee, dass Geschäfte Termine vergeben könnten, stößt auf großen Zuspruch. Aus der Regionalredaktion Buten und Binnen Christian Schwalb. Im Einzelhandel wären dann in kleineren Geschäften maximal eine Verkaufskraft und ein Kunde gleichzeitig. In Warenhäusern könnten es abhängig von den Verkaufsflächen mehr sein, die sich dann aber verteilen. Der Besuch mit Termin ist einer von mehreren Vorschlägen, die Einzelhandelsverbände der Bremer Landesregierung schon vor der letzten Ministerpräsidentenkonferenz unterbreitet hatten. Dieser Schritt hätte längst umgesetzt werden können, sagt Jan König vom Handelsverband Nordwest dazu. Die Betriebe würden für solche Kundenbesuche ihre Hygienekonzepte entsprechend verschärfen, bis sich die Pandemielage verbessere. Der Bremer Senat will sich in einer der kommenden Sitzungen mit dem Thema befassen. Das Konzept der Terminvergabe ist auch von Handelsverbänden in anderen Bundesländern ins Spiel gebracht worden. Die Situation der Bremerhavener Lloyd-Werft hat heute die bremische Bürgerschaft beschäftigt. Die Abgeordneten sprachen sich dabei für eine regionale Lösung aus. Wirtschaftssenatorin Vogt setzte erneut auf das Interesse der Bremerhavener Rönner-Gruppe, um den Standort zu erhalten und Arbeitsplätze zu sichern. Im Kampf gegen einen Stellenabbau beim Flugzeugbauer Airbus hat die Bürgerschaft den Senat damit beauftragt, sich für den Erhalt der Flügelfertigung in Bremen einzusetzen. Der Klimawandel macht den deutschen Wäldern weiter zu schaffen. Im vergangenen Jahr sind so viele Bäume abgestorben wie noch nie. So steht es im aktuellen Waldzustandsbericht, den Landwirtschaftsministerin Klöckner vorgelegt hat. Trockenheit, Stürme und Schädlinge haben vor allem Schäden bei Buchen und Fichten verursacht, so die CDU-Politikerin. Der Kronenzustand ist wie ein Fieberthermometer. Und daran erkennen wir, wie es den Bäumen, wie es dem einzelnen Baum geht. Und die Waldzustandserhebung unserer zeigt, unsere Wälder sind krank. Und das waren Bremen 2 Nachrichten mit Carsten Putz. Bremen 2, das Wetter. Das sind die aktuellen Temperaturen. Im Moment in Bremen 18 Grad, Bremerhaven 13, Cuxhaven 17 und in Rothenburg 18 Grad. Es bleibt heute Abend trocken, 13 bis 12 Grad so etwa die Temperatur, 15 Grad sogar in Bremen. Und in der Nacht gering bewölkt oder klar. Zum Morgen hin kann es ein paar Wolken geben. Es bleibt aber trocken insgesamt. Temperatur 7 bis 9 Grad. Am Donnerstag, also morgen, erstmal heiteres Wetter. Dann gibt es ein paar dichtere Wolkenfelder. Am Nachmittag ist es zumeist wolkig und es kann auch ein bisschen Regen geben. 14 bis 17 Grad. Und am Freitag zunächst wolkig, dann gibt es wieder mehr Sonne. Es wird insgesamt kühler bei 8 bis 11 Grad. Verkehr. 17 Uhr und 6. Vorsicht bitte auf der A27 Walsrode Richtung Bremen. In Höhe Verden Nord steht ein defekter LKW. Die A7 Hamburg Richtung Hannover ist zwischen Dreikanova Nord und Großburg-Wedel nach einem Unfall gesperrt. Dadurch gibt es Stau. Die Umleitung führt Richtung Braunschweig über die A352 bis Kaltenweide. Dort dann auf die B522 bis Langenhagen zur A2 und dann dürfte eigentlich alles gut gehen. A28 leer Richtung Bremen zwischen Oldenburg-Wechleu und Oldenburg-Eversten. 3 Kilometer Stau. Bremen 2 mit Jörn Albrecht. Die Meldung kam kurz vorm Wochenende und ist natürlich dann ein Schock für die Belegschaft gewesen, die Lloyd werfen soll. Da gibt es Pläne, zum Ende des Jahres stillgelegt werden. Aber es gibt auch Rettungspläne, Rettungsversuche, unter anderem durch die Bürgerschaft in Bremen, die heute diskutierte zum Thema. Was dabei rauskam, das hören Sie gleich hier. We're soaking up the sun, but we don't get it down. We don't get it down. I don't know if we're gonna make it. You know what you mean on me. I don't know if we're gonna make it. Take yourself out of me. Right. I'm lost in this silence. You'd say we're so good looking that we don't stand a chance. We're soaking up the sun, but we don't get a tan. Das und so good looking. Hier ist Bremen 2 immer noch um 17.10 Uhr. Am letzten Freitag wurde spät nachmittags bekannt, dass es Pläne gibt, die Bremerhavener Lloyd-Werft zum Ende des Jahres stillzulegen. Die Aufträge fehlen, hieß es. Nach der Luxusjacht Solaris sei Schluss. Und diese Nachricht löste klar Bestürzung und Entsetzen. Ausschließlich geht es um rund 350 Arbeitsplätze dort und über 160 Jahre Schiffbautradition in Bremerhaven. Jetzt hat sich heute die bremische Bürgerschaft in der Aktuellen Stunde mit dem Thema befasst. Sie haben es in den Nachrichten kurz gehört eben. Katharina Spätmann, was ist das Ergebnis? Ja, dass sich ausnahmsweise mal alle einig waren, nämlich darüber, dass die Lloyd-Werft unbedingt erhalten werden muss mit ihren Arbeitsplätzen. Und es gab auch weitgehende Einigkeit darüber, dass die Werft aus der Genting Group rausgelöst werden müsste. Nelson Janssen von den Linken hat das mal folgendermaßen auf den Punkt gebracht. Im Gegenzug zu weiteren Hilfen muss der Bund verlangen, dass die Lloyd-Werft mit einem neuen Eigentümer ihren eigenen Weg gehen kann. Senat und Bürgerschaft müssen die Bundesregierung dazu auffordern, die Herauslösung der Lloyd-Werft zur Bedingung für weitere Stützungsmaßnahmen zu machen. Ja, die Lloyd-Werft gehört ja zur malaysischen Genting Group. Die ist durch die Corona-Pandemie in Schieflage geraten. Und deswegen gibt es eben die Befürchtung, dass Genting die Lloyd-Werft mit in eine Insolvenz ziehen könnte. Der SPD-Abgeordnete Zager hat heute in der Bürgerschaft davor gewarnt, dass das eben nicht passieren dürfe. Genting baut nämlich ja unter anderem Kreuzfahrtschiffe und die braucht ja nun im Moment gerade keiner. Ja, das ist auch ein ewiges Thema, über das wir hier ständig berichten auf Bremen 2. Es wird ja gerade darüber beraten, ob es für Genting Bundeshilfen gibt. Die haben ja nicht nur die Lloyd-Werft, sondern auch noch Werften in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel. Also schon eine Bundesgeschichte. Ja, das stimmt schon. Und Genting hatte ja ab 2015 die Lloyd-Werft, ja man kann sagen, schrittweise übernommen. Und seitdem muss man wohl sagen, ist das Vertrauen der Abgeordneten in den Konzern nicht unbedingt gewachsen, sondern eher im Gegenteil. Zum Beispiel sagte der Bremerhavener CDU-Abgeordnete Thorsten Raschen heute in der Bürgerschaft, man habe schlechte Erfahrungen gemacht mit globalen Konzernen ohne regionale Bindung. Und auch Hauke Hilz von der FDP hat zur Vorsicht gemahnt. Wir müssen aufpassen, dass die Steuergelder nicht in die Genting-Gruppe fließen, sondern in Arbeitsplätze und Wettbewerbsfähigkeit vor Ort in Bremerhaven. Ja, und da ist er übrigens ganz auf einer Linie mit Wirtschaftssenatorin Vogt. Die steht deswegen auch Hilfen durch den Bund skeptisch gegenüber, weil sie eben sagt, der Staat habe bei diesen Hilfen praktisch keine Möglichkeit, die Unternehmen zu verpflichten, die Jobs auch zu erhalten und in diesem Fall eben darauf zu achten, dass das Geld auch wirklich nach Bremerhaven fließt. Was wäre denn dann die Lösung? Ja, sie ist für einen Verkauf der Werft und am besten sagt sie an einen Käufer aus der Region. Und wir hatten ja auch schon berichtet, dass da die Bremerhavener Rönner-Gruppe schon im Gespräch ist. Und Vogt ist mit dieser Forderung in guter Gesellschaft mit den Abgeordneten der anderen Parteien und auch mit Bremerhavens Oberbürgermeister Granz. Den haben wir heute in Bremerhaven mal dazu befragt. Ich gehe davon aus oder ich wünsche mir, dass sich die Genting Group und die Familie Rönner einigen werden auf einen Kaufpreis. Dann hat die Lloyd-Werft auch eine Perspektive. Und ansonsten setze ich wie Frau Vogt, wie Herr Bovenschulte, wie Herr Martin Güntner auch darauf, dass ansonsten noch bedingt Bundeshilfe fließt. Ja, und er sagte eben auch noch, das Land Bremen müsse dann so einen Verkauf mit Maßnahmen flankieren, zum Beispiel Kajenbau wäre da eine Möglichkeit. Mhm. Und so ähnlich äußerte sich heute in der Bürgerschaft auch der CDU-Abgeordnete Raschen. Der sagte eben, der Senat müsse dann einen möglichen Käufer unterstützen und er brachte da auch eine Landesbürgschaft ins Spiel. Die CDU wäre dafür. Ja, und ansonsten hofft er, wie eben die SPD und auch die Grünen, noch auf Hilfe vom Bund. Wie ist die Bremerhavener Lloyd-Werft, die Traditionswerft, zu retten? Darüber gibt es viele Diskussionen und den Stand der Diskussion hat uns Katharina Spätmann zusammengefasst auf Bremen 2. Ich danke dir sehr. Gerne. Guess it's true, I'm not good at a one-night-stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't no, it's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all. Stay with me. Oh, won't you stay? like I'm special. You're complicated. And how have you not learned to deal with my behavior? Do you wonder if there's anyone to blame? Do you wonder? Rath war das und Standby. 17.20 Uhr, hier ist Bremen 2. Wir wollen über den Impfstoff AstraZeneca sprechen, der ja ganz hinten in der Gunst der Menschen zu liegen scheint. Aktuell liegen rund 2 Millionen Dosen ungenutzt in den Lagern herum, nach den Zahlen, die wir haben, weil sich viele nicht impfen lassen wollen damit. Es gab erst Lieferengpässe, dann Nebenwirkungen, dann heute wieder eine Meldung, dass es wohl Produktionsprobleme gibt. Das klingt alles schlecht, wenn auch das Mittel selbst nach allem, was wir wissen, wirkt, robust ist und sicher. Die Frage, was ist da schiefgelaufen in der Kommunikation? Man kann rumspekulieren oder einen Wissenschaftler fragen, der mit System rangeht und Markenmanagement lehrt, Professor Christoph Burmann, Uni Bremen. Schönen guten Tag, Herr Professor Burmann, hallo. Schönen guten Tag, Albrecht. Es gab ja Medien, wir nicht, die eine richtig gehende Kampagne gefahren haben gegen AstraZeneca. Aber ich glaube, ein paar Vorlagen hat die Firma schon selbst geliefert, oder? Das kann man auf jeden Fall so sagen. Die hätten sicherlich von Anfang an sehr viel einfacher und positiver kommunizieren müssen. Also beispielsweise herausstellen, dass in über 99% der Fälle eben schwere Verläufe einer Einweisung ins Krankenhaus verhindert wird, statt mit den 70 und den 60% und den bei den Eltern etwas geringer und so weiter zu argumentieren. Das war sicherlich ungeschickt. Zum Zweiten hätten sie natürlich schon im Vorfeld sich längst mal mit der Frage beschäftigen müssen, was können wir denn den Menschen zu AstraZeneca Positives erzählen, also klassische Markenführung dort betreiben, positives Unternehmen berichten, dann hätten Menschen über AstraZeneca bereits ein positives Bild im Kopf gehabt und reagieren dann auf so eine Negativberichterstattung, wie sie rechts und links zu sehen ist, nicht so stark negativ. Das kann man sich gut vorstellen als Vergleich zu VW. Da gab es auch das Dieselgate-Problem, aber da wussten natürlich die Menschen, was mit positiven Dingen sie mit VW zu verbinden haben und wie toll die Marke ist. Und dann vergessen sie das auch schnell wieder und dann merken sie kaum eine Wirkung, die VW zu spüren hat unter diesen negativen Berichten. Und das hat AstraZeneca vernachlässigt. AstraZeneca ist ja ironisch eigentlich, dass wir hören mussten, dass unabhängige Wissenschaftler in Interviews mit öffentlich-rechtlichen Medien und auch sonst dann eigentlich das Produkt beworben haben. Arbeit, die eigentlich von der Firma selbst hätte kommen können, denke ich mir, wäre ich dort der Kommunikationsexperte. Woran liegt's? Weil sie es nicht gewohnt sind zu kommunizieren als Pharmaunternehmen? Ich glaube, da hat das viel mit zu tun, weil die Pharmakonzerne natürlich klassischerweise ihre ganze Kommunikation auf Produktmarken konzentrieren. Die sind auch aller Welt bekannt. Wer da als Konzern dahinter steht, weiß man fast gar nicht. Wenn Sie an bekannte Produktmarken denken, wie Dolomin, Tomapyrin, Neoangin, Otriven, all solche Dinge, da weiß kein Mensch, welche Konzerne da dahinter stecken, auch weil die natürlich ständig fusionieren und damit laufend ihren Namen verändern. Und deswegen haben es eigentlich die Pharmakonzerne auf dieser Konzernebene nicht richtig verstanden, seit Jahrzehnten für ihr Konzern positiv Werbung zu machen und darüber zu sprechen. Und das schlägt jetzt durch. Lässt sich denn ein Ruf gerade im medizinischen Bereich überhaupt wieder gerade rücken? Das ist sicherlich für AstraZeneca jetzt sehr schwer, weil die Menschen hier unter einer Wahrnehmungsverzerrung leiden. Denn sie sehen die potenziell sehr negativen Folgen, die das haben kann. Man hat schwere Impfreaktionen, vielleicht sogar kann man eine Covid-Infektion nicht verhindern, daran könnte man dann sterben und so weiter. Also ganz eine negative Wirkung. Und wenn das Erste ist, was man mit einer Marke verbindet wie AstraZeneca, dann setzt sich das unheimlich fest im Gehirn. Und da bringt es auch nichts, wenn man argumentiert über geringe Eintrittswahrscheinlichkeiten. Die helfen da nicht weiter, dass nur ganz, ganz wenige davon betroffen sind. Das ist wie beim Flugzeugabsturz bei der Boeing 737. Wenn da Menschen sterben, dann merkt man sich das und sagt, oh, Fliegen ist gefährlich und diese Boeing sowieso, da steige ich nie wieder ein. Ja, da können die machen, was sie wollen. Dass das nur in ganz, ganz wenigen Fällen passiert, das blenden Menschen dann aus. Ja, und es fallen ja wieder Triebwerksteile runter. Das ist die Bestätigung sozusagen in Anführungszeichen Wissens. Gab es in der Geschichte der Bundesrepublik, in der Unternehmensgeschichte gute Beispiele, dass eine verbrannte Marke wieder hervorkam, die man vielleicht vergleichen könnte? Also es gibt immer ein häufig zitiertes Beispiel, das ist Mercedes-Benz damals, als die A-Klasse rauskam, dieses relativ hochbeinige Auto und dann in dem berühmten Elchtest umgefallen ist. So. Und da hat man gesagt, Mercedes und der fällt um, also ist da unfallgefährdet, das kann doch nicht sein. Und dann hat Mercedes einerseits sehr schnell die Produktion zunächst gestoppt und hat dann ganz offensiv gesagt, wir entschuldigen uns dafür, wir geben diesen Fehler zu, wir bemühen uns um Verbesserungen, haben dann auch klar kommuniziert, was sie ändern und was sie verbessern und konnten natürlich darauf bauen, dass durch gezielte Arbeit mit der Marke Mercedes-Benz, die Menschen ein positives Image hatten und Mercedes eben vertrauten. Mhm. Und deswegen hat das dazu geführt, dass dieser ganze Elchtest, dieses Problem schnell vergessen wurde und die Einbrüche in den Absatzzahlen, die waren nur für wenige Wochen zu spüren und danach war es besser denn je. Also das ist so ein Paradebeispiel, da könnte sich sicherlich AstraZeneca auch was von abschneiden. Wobei die ihr Produkt natürlich nicht verbessern müssen, das ist nicht ganz so, oder? Das stimmt schon, aber ich sag mal, Sie könnten da sicherlich aktiver in die Kommunikation jetzt gehen, auch wenn man, ich sag mal, von der Politik, das ist ja Teil des Problems, jetzt ständig missbraucht wird, um von eigenen Fehlern gerade auf der EU-Ebene abzulenken und dann den Pharmafirmen vorwirft, die könnten ja nicht produzieren, dass man da ganz schlichtweg mal sagt, dass man bei dem größten Lizenznehmer, der größten Produktionsfirma für diesen Impfstoff in Indien, 70 Millionen Dosen auf Lager hat und das schon seit einem halben Jahr, dass man damit nicht aktiv umgeht und sagt, Leute, die Produktionsprobleme sind gar nicht so wichtig. Wir haben da riesige Lagerbestände. Verstehen. Das ist mal so ein simples Beispiel, wo ich sage, also da fehlt mir das Verständnis für diese Reaktion. Professor Christoph Burmann über das AstraZeneca-Dilemma, das auch eine Folge schlechter Kommunikation ist. Christoph Burmann lehrt Markenmanagement an der Uni Bremen. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch. Sehr gerne. choking on my home. 'Cause I wanna be an old man too. I wanna be a role model to my kids. I wanna teach them how to love. But you gotta show me how. Jetzt hören Sie sich das an. Bremen 2, das Wetter. Es bleibt schön heute, trocken und die Temperatur heute Abend noch 12 bis 15 Grad. 15 Grad eher in Bremen an der See 12, sonst so in der Gegend bis 13 Grad. In der Nacht ist der Himmel nur gering bewölkt. Es gibt ein paar Wolken, aber keinen Regen. Die Temperatur 7 bis 9 Grad. Morgen erstmal heiteres Wetter. Am Mittag kommen dann Wolken und auch Regen vereinzelt. 14 bis 17 Grad und am Freitag zunächst wolkig. Dann lockert es auf. Es kommt dann mehr Sonne am Nachmittag. Aber etwas kühler wird es sein bei 8 bis 11 Grad am Freitag. Verkehr. Um 17.30 Uhr. Die A7 Hamburg Richtung Hannover ist zwischen Dreikhannover Nord und Großburg-Wedel nach einem Unfall gesperrt. Dadurch gibt es Stau. Die Umleitung führt Richtung Braunschweig über die A352 bis Kaltenweide, dort auf die B522 bis Langenhagen zur A2. Ich hoffe, Sie haben das. A28 leer Richtung Bremen zwischen Oldenburg-Wechleu und Oldenburg-Eversten. 3 Kilometer Stau. Bremen 2. Mit Jörn Albrecht. Schönen guten Abend. Making my way downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way through the crowd. I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time went past me by? 'Cause you know I'd walk 1,000 miles if I can just see you tonight. Of you, and I wonder if you ever think of me. 'Cause everything's so wrong, and I don't belong living in your precious memory. 'Cause I need you, and I miss you. Now I wonder if I could. Verkehrsmeldung auf Bremen 2. Vorsicht bitte auf der A7. Hannover Richtung Hamburg zwischen Raststätte Allertal und Dreieckwalsrode steht ein defekter LKW. Bitte Vorsicht. Nobody knows. Bremen 2 hier um 17.38 Uhr. Heute ging ein Prozess zu Ende mit einem bemerkenswerten Urteil. Es ging um Abu Wallah, der Kämpfer für die Terrororganisation IS angeworben hat, galt als ranghöchstes IS-Mitglied und Statthalter der Terrororganisation in Deutschland. Mehr als 3 Jahre lang hat das Oberlandesgericht Celle den Prozess gegen Abu Wallah und mehrere Mitangeklagte geführt. Und heute endete dieser Prozess gegen den mutmaßlichen Deutschlandchef des IS, und die zuständigen Richter verurteilten Abu Wallah zu 10,5 Jahren Haft. Claudia Wohlsberger hat den Prozess begleitet und kennt alle Details. Die Richter sehen es als erwiesen an. Abu Wallah und die anderen Angeklagten haben junge Salafisten radikalisiert, haben sie motiviert, dem IS beizutreten und sie dabei unterstützt. Mit Kontakten, Reiserouten, Geld. Davon konnte die Bundesanwaltschaft das Oberlandesgericht Celle in dem mehr als 3 Jahre dauernden Prozess überzeugen. Die wesentlichen Tatvorwürfe wurden heute bestätigt, sagt Holger Schneider-Glockzin von der Bundesanwaltschaft. Dass die Angeklagten als Prediger, Mentoren und Logistiker für den IS in Deutschland tätig waren und rekrutiert haben. Für uns ist von besonderer Bedeutung, dass der Senat den rechtlichen Bewertungen der Bundesanwaltschaft umfassend gefolgt ist. Abu Wallah galt dabei als Schlüsselfigur, als Vertreter des IS in Deutschland. Der Hildesheimer Prediger habe persönlich Kontakt zur IS-Führung unterhalten und dort Einfluss besessen, so der Vorsitzende Richter Frank Rosenow in seiner Begründung. Aber ein IS-Netzwerk mit festen Strukturen, wie es die Bundesanwaltschaft beschrieben hatte, seien die Angeklagten nicht gewesen. Auch wenn sie sich gekannt haben, so Gerichtssprecher Andreas Kepler. Der Senat hat durchaus festgestellt, dass die Angeklagten in Einzelfällen zusammengearbeitet haben. Dass sie zum Beispiel einzelne junge Männer auch mal zu anderen Angeklagten geschickt haben, damit diese dort an Predigten teilnehmen oder sich Rat holen. Auch die Mitangeklagten wurden zu teils hohen Haftstrafen verurteilt, zwischen 4 und 8 Jahren. Hasan C. aus Duisburg wurde zu 6,5 Jahren Haft verurteilt. Das hatten seine Verteidiger auch gefordert. Die anderen Anwälte hatten für ihre Mandanten Freisprüche gefordert. Bei den Verteidigern bleiben Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Kronzeugen und an dem V-Mann VP01, auf deren Aussagen die Anklage weitgehend fußte. Für Abu Wallahs Verteidiger ist der Fall deshalb noch nicht erledigt. Sie wollen Revision einlegen, so Rechtsanwalt Peter Krieger. Eine Enttäuschung ist schon vorhanden, denn dieses Urteil ist nach Auffassung der Verteidigung falsch. Auch die soeben abgeschlossene Urteilsbegründung hat nicht überzeugt. Und dieses Anliegen werden wir weiterverfolgen mit allen rechtlich vorgesehenen Mitteln. Dennoch, mit dem Urteil gegen Abu Wallah sind nun erstmals nicht nur Rückkehrer aus dem IS-Kampfgebiet verurteilt worden, sondern deren Hintermänner in Deutschland. Der IS ist längst nicht mehr so stark wie zu seinen Hochzeiten. Der Verfassungsschutz sieht aber weiterhin eine Gefahr. Der IS rekrutiere aktuell wieder. Richter Rosenow äußerte den Wunsch, dass dieses Verfahren und dieses Urteil dabei helfen, das friedliche Zusammenleben aller Religionen und aller Weltanschauungen zu sichern. 10,5 Jahre Haft für den Statthalter des IS in Deutschland, Abu Wallah. Das war Claudia Wohlsberger mit Informationen. Bremen 2, aktuell auf den Punkt. Peut-être qu'elle aura des enfants, peut-être qu'elle aura de maman. Peut-être que ses yeux océans se fermeront sur un amant, peut-être. Peut-être qu'elle jouera du violon, peut-être qu'elle dressera des lions, qu'elle construira seule des avions derrière les barreaux d'une prison. Peut-être ou peut-être pas, peut-être qu'elle vivra, verra. Sur les hommes sur cette terre, peut-être ou peut-être pas. Peut-être pas. J'espère qu'elle décidera, décidera d'accomplir ses rêves de gosse, de laisser passer son carrosse. Peut-être qu'elle aimera un instant, peut-être qu'elle laissera des blancs. Peut-être qu'elle mourra à 20 ans ou qu'elle jouera à Jeanne Calment, peut-être. Peut-être qu'elle le suivra à Londres, peut-être qu'elle se teindra en blonde. Elle déguisera la Joconde et elle emmerdera son monde. Peut-être ou peut-être pas, peut-être qu'elle vivra, verra tous les choix que l'on peut faire. Sur les hommes, sur cette terre, peut-être ou pas. peut-être pas. J'espère qu'elle décidera d'accomplir ses rêves de gosse, de laisser passer son carrosse. Calogero, peut-être. Merci. Voilà. Verkehr. Trafik. Vorsicht bitte auf der A27 Walsrode Richtung Bremen. Zwischen Walsrode West und Verden Ost eine ungesicherte Unfallstelle. Vorsicht A27 Walsrode Richtung Bremen. Zwischen Walsrode West und Verden Ost ungesicherte Unfallstelle. Bitte äußerste Vorsicht. Bremen 2. Neugier lohnt sich. On the floor, wine glass woman. war das Windless Woman. So, und ein Überblick jetzt über die weitere Programmfolge auf Bremen 2. So hätte man es früher angesagt. Ich sag locker, gleich um kurz nach 6 geht's hier weiter mit der Gesprächszeit. Und heute ist Stefanie Gebers zu Gast. Sie hat 2014 den Verein Sterneneltern Achim e.V. mitgegründet und sie selbst hat vor 8 Jahren ihren Sohn Ben still geboren. Das bedeutet, dass er tot auf die Welt gekommen ist. Mit dem Verein unterstützt sie seitdem Eltern, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie sie. Ich hatte kurz nach der stillen Geburt unseres Sohnes eine Bekannte, wo klar war, das Kind wird es nicht überleben. Und das war so meine erste, wir nennen es Akutbegleitung. Ich habe einfach aus dem Instinkt rausgehandelt, was tat mir gut, was hat mir geholfen damals und habe viele Gespräche mit ihr und ihrem Mann auch geführt. Und auch im Nachgang haben wir uns sehr, sehr viel ausgetauscht und dann kam irgendwann die Frage auf, Mensch, was machen denn eigentlich Familien, die nicht jemanden im Bekanntenkreis haben, der eben dieses Gleiche durchgemacht hat? Stefanie Gebers, darüber, wie sie dazu gefunden hat, einen Verein zu gründen. Das frühe Sterben von Kindern ist heute nach wie vor ein großes Tabuthema, etwas, das nicht richtig zu sein scheint und uns Menschen vor eine große Herausforderung stellt, sagt sie. Es ist natürlich die falsche natürliche Reihenfolge. Wir haben ja ein ganz klares Bild im Kopf. Wir werden geboren, wir machen Ausbildung, wir heiraten, wir bekommen Kinder. Irgendwann sind wir dann super alt und sterben friedlich in unserem Bett. Das funktioniert aber natürlich nicht immer. Und wenn jetzt ein Kind stirbt und die Eltern sprechen da womöglich noch drüber im Freundes- und Bekanntenkreis, konfrontieren sie ja ihr Gegenüber mit dem Tod und eventuell sogar mit der eigenen Sterblichkeit. Über den Verein Sterneneltern Achim e.V. und darüber, warum gerade Erinnerungsstücke bei einer stillen Geburt so wichtig sein können, erzählt Stefanie Gebers gleich um kurz nach 6 in der Gesprächszeit. Und die Fragen wird dann Kerstin Bohlage stellen, meine Kollegin.